Anlässlich des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il fand am 24. August auf dem Platz am Triumphbogen in Pyongyang eine Tanzveranstaltung der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes statt. Die Frauen tanzten nach den Klängen der Lieder wie »Wir sind Malima Reiter« und »Der Sieg über die Generationen«.